Im Spielraum hören Sie jetzt Die Sache von Thomas Kierdorf. Die Komposition zu diesem im November vergangenen Jahres zum Hörspiel des Monats gewählten Stückes stammt von Lutz Köhler. Die Regie hat Bernd Lau. Und produziert haben es der Hessische und der Süddeutsche Rundfunk. Gute Unterhaltung. Mein Bein schläft mir so ein. Willst du gehen? Nein. Es wird schnell draußen. An was denkst du? An nichts. Doch. Ich erzähle dir was. Stell dir vor, erste Szene. Wahlnacht. Spiegel sah. Collins, so habe ich ihn mal genannt. Wie alt? Mitte 30. Auch der Titel der Serie? Ja, einfach Collins. Wahlnacht, Wahlparty des politischen Managements. Collins dabei. Geht nicht. Weiß ich, trotzdem. Collins im Smalltalk mit der Frau des Spitzenkandidaten, Franco Diehl. Bekommst du gestrichen. Nein, Geiger wird sagen, Hardy, das ist nicht schlecht, aber momentan nicht drin. Vielleicht, nur mal so. Sagen wir, beide abseits in einer Nische. Für den Hörer im Hintergrund pulsierende Stimmen, City-Musik. Ja? Und bei den Wahltrends Gejohle klatschen, lachen. Bisschen Gefummel über Politik. Nein. Heimlich ein Gläschen auf Bello und die Contra. Verstehe doch. Sie kommen sich näher, bis sind existenziell die Hosen runter. Nicht so schnell. Bumst er sie oder nicht? Nein. Wie, David? Es muss rein. Nach unserer letzten Erhebung haben 58% unserer Hörer sexuelle Probleme. Die sind zu bedienen. Ja, verstehst du, Collins auch. Glaub mir, Superman. Damit überzeugst du heute keinen Schwanz mehr. Für den Hörer ist der Aus vorbei. Ein witzelndes Sexaggregat. Das mach mal Geiger klar. Mein Name ist Erika Berger und mir geht's gut. Mein Name ist Jens Schulte. Auch mir geht's gut. Und mein Name ist Laura Belli. Ja, mir geht es gut. Charlie Martin. Gut geht's mir. Anke Locher. Was soll ich sagen? Mir geht's gut. Lassen Sie es sich auch gut gehen. Bei unbestimmten Tagesdepressionen, bei Menstruations- und Stressbelastungen, bei Beziehungsdowns und Klimawechsel. Einfach Biofronal. Das klinisch getestete Breitbandaktivans. Biofronal. Auch mir geht's gut. City Communication Radio. Dr. Beck vom City Hospital hat angerufen. Ja. Kommt um 17.30 Uhr, um sich von Ihnen noch in den Ablauf der Sendung einweisen zu lassen. Sind die Zuspielungen fertig? Ja. Noch was? Herr Geiger, was soll ich denn mit dem Angebot von Scheuler oder Scheuner machen? Formbrief. Und der Termin von Hardy? Bleibt. Frau Wagner, das ist ein Studio, kein Schminktisch. Meinst du, bei dem Gehalt mache ich das noch zu Hause? Sehe dich ja doch keiner. Oder Affe. City 4 ist frei. Okay. Achtung! City Communication Radio! Verkehrsteilnehmerraum City 4. Wie soeben gemeldet wird, hat sich die Veranstaltung der Contra nach dem Einsatz der Ordnungskräfte aufgelöst. Die Ausfallstraßen 5 und 6 sind damit wieder normal befahrbar. City Communication Radio! Gehst du nachher noch mal mit ins Tomtom? Wann bist du denn fertig? Nach dem Arschsteiger. Hey, sachte. Da sitzt du im Snack. Dir gegenüber ein Mann. Mitte 40, salopp. Sportsacko. Armkettchen mit Namen. Daneben seine Frau. Interessiert dich nicht. Doch. Die Frau, blond, dupiert. Kaufhausgold, stark geschminkt. Essen Hot Dogs. Beide ausgebrannt, wissen sich nichts zu sagen. Plötzlich... Er hält inne, lacht in sich hinein und beginnt, eine Geschichte zu erzählen. Die Szene, ein Hotelzimmer, ein Mann und eine Frau liegen auf einem Bett, es klopft, ein Page kommt rein. Der Mann erzählt es? Ja. In kurzen Sätzen fängt er an. Gestikuliert mit der rechten Hand, konzentriert sich aufs Erzählen. Die Frau neben ihm nimmt an ihrem Cola. Plötzlich, der Mann hat sich etwas nach vorne gebeugt, da passiert's. Die Frau merkt es zuerst nicht, dann fällt es ihr auf. Der Mann, der ihr gerade eine Geschichte erzählt, ist ins Stammeln geraten. Ein Gedächtnisloch. Die Frau trinkt an ihrem Cola. Der Mann versucht, sich krampfhaft zu erinnern, nimmt dann einen zweiten Anlauf, fängt von vorne an, rafft den Verlauf der Geschichte, kommt zu der entscheidenden Passage, versagt. Danach entschuldigt er sich. Die Frau schiebt ihm das Cola hin und starrt wieder in den Raum. Das Verrückte daran ist, diese kleine Geschichte, die hat der Mann bei CCR gehört. Die war von mir. Na und? Das ist dein Job. Nur trennen musst du's. Wir haben noch etwas Zeit. Entspannen Sie sich, Herr Dr. Beck. Die Einspielungen liegen auf. Gut. Was soll ich eintragen? Herr Dr. Beck, City Hospital, Gendiagnostik, Text frei, Schlüssel 37. Aber ich halte mich genau an die Vorlage. Ja, und denken Sie dran, 2 Millionen sind um diese Uhrzeit eingeschaltet. Sie müssen sie überzeugen. Geiger, Anruf für Sie. Stellen Sie auf Rotlicht. Gehen Sie auf Sie ein. Sie können sich Versprecher ruhig erlauben. Atmen Sie, räuspern Sie sich. Als Mensch muss man Sie spüren, verstehen Sie? Das ist kein abgelesener Text. Irgendwann erwischt es jeden. Ein hektischer Tag, verstopfte Straßen, endlich zu Hause. Man macht es sich bequem, Fernsehprogramm, dann schellt es. Unbarmherzig reißt die Klingel die Feierabendstimmung auf. Es ist passiert. Irgendwann erwischt es jeden. Gäste, unerwarteter Besuch. Blitzschnell gehst du den Kühlschrank durch. Verdammt mal wieder nichts zu Hause. Oh Schande, was jetzt tun? Doch da fällt's dir schnell noch ein. Das gute Bubi Boko aus den Gefrierautomaten von Pavese. Ein sahnig, appetitlich anregender Gästekiller mit viel frischem Fleisch und vollvitaminisierten italienischen Gemüsen. Bubi Boko aus den Gefrierautomaten von Pavese. City Communication Redaktion 7, guten Tag. Hardy, guten Tag, kann ich Herrn Geiger mal kurz sprechen? Tut mir leid, Herr Hardy, Herr Geiger ist zurzeit im Studio. Können Sie mich durchstellen? Tut mir leid, ich habe schon Rotlicht. Aber Herr Hardy, wenn Sie wegen dem Termin anrufen, es bleibt dabei. Wo? Ja, hier bei uns. Wissen Sie, was er von mir will? Nein. Wegen Collins? Der neuen Serie? Tut mir leid. Noch 5 Minuten. Stammt eigentlich diese Sendereihe, die Idee von Ihnen? Wir von CCR gestalten nur die Zeiten. Naja, was heißt nur? Finanziert wird es jedenfalls von oben. Wollen Sie mal in einen Anruf reinhören? Entschuldigen Sie. Ja? 1 oder 2? Ist egal. Also, gehen wir jetzt gerade noch mal den Ablauf durch. Ja. 60 Sekunden Ihr Vortrag und dann Überleitung von mir und anschließend die Anrufe. Aber keiner live? Nein, nein. Mit dem Beginn der Sendung schalten wir die Leitung auf besetzt. Ab. Guten Abend. Ich möchte von Dr. Becker wissen... Sagen Sie uns nur Ihren Namen. Rick Bethmann, City 3. Ich möchte gern wissen, wohin man sich zur Genberatung wenden kann. Das ist Ihr Stichwort. Aha. Hier die Tablette. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Trink, mach dich doch nicht verrückt. Collins ist gut. Ja. Geiger kann was riskieren. Ja, ja. CCR steht im Moment gut da. Dem FN haben wir 4 Punkte an Junghörern abgenommen. Im Nachrichtenservice liegen wir vor. Hör doch auf. Außerdem, was machst du dir Gedanken? Deine Sachen kommen an. Du schreibst für Geiger die Collins-Serie und ich, wenn ich Glück habe, mache die gesamte Media für das neue Mitternachtsjournal. David. Bleibst du heute Nacht hier? Es geht nicht. Gut. Ja, aber dem Erfolg der Genberatung stehen doch noch immer ethische Standards im Wege, die ja von gewissen Kräften zurzeit gezielt mobilisiert werden. Ach, wissen Sie, die Contra ist für mich ein Haufen von Fanatikern, sozial und beruflich Gescheiterten, die nur in der Luft liegende Ideen aufgreifen und dagegen revoltieren. Und warum? Um ihrem armseligen Dasein eine Spur von Sinn zu geben, ohne irgendeine Perspektive. Na, nehmen Sie Bello. Er ist populär. Ja, aber was ist denn Bello? Das ist ein runtergekommener Schauspieler, der glaubt, sich in Sachen Menschheit noch einmal aufspielen zu müssen. Das sagen Sie. Bellos Engagement bei der Contra ist die letzte Show vor seinem endgültigen Abgang. Eine kleine Rolle mit schlechtem Text. 30. Entspannen Sie sich. Bello hat keine Chance. Weg, nicht so viel bewegen. Dann bleiben Sie in einer Sitzposition. So? Okay. So, dann lassen Sie doch die Vorlage auf dem Tisch liegen. Kein Papier rascheln. Also, haben Sie eigentlich kein Kommunikationstraining gemacht? Nur ein Face-to-Face-Programm. Achtung! Guten Abend, liebe Hörer. Information und Beratung, das ist das Anliegen unserer kleinen Reihe zum wissenschaftlichen Fortschritt. Und auch in dieser Sendung soll es wieder um Gentechnologie gehen. Neben mir sitzt Dr. Patrick Beck. Er ist medizinischer Leiter der Gendiagnostik im City Hospital. Und gleich vorweg, unter der 11117 können Sie wieder direkt bei uns anrufen und Ihre Fragen an den Experten richten. Herr Beck, weite Teile der Bevölkerung haben sich mit den Errungenschaften der Gentechnologie noch immer nicht vertraut gemacht. Diagnostik, Gentherapie und Korrektur beim Menschen sind, soweit wir es jetzt beurteilen können, noch nicht so recht angenommen worden. Bewusste falsche Informationen, propagandistische Verzerrungen sind hier wohl die maßgeblichen Gründe. Ganz richtig. Riechst du das? Was? Der Gestank. Die Zitex, wir haben Westwind. Pass auf dich auf. Ruf mich an. Bis heute Mittag. Hallo Teenies, Twins und Doppeltwins und ab die Post. Eingestiegen in die neue Jeans von Denim Blue. Die Super Power Hot Go Röhre mit dem gewissen Rums. Schlagt zu, steigt ein und schon steht ihr voll da in eurer Super Power Hot Go Röhre. Der Rasse Jeans mit dem gewissen Rums. Oh Baby, Wahnsinn. Denim Blue, ich mach dich auf. Ich mach dich zu. City Communication Radio. Keine Verwechslung? Er ist sich absolut sicher. Und seine Informantin ist zuverlässig? Kennen Sie die Frau? Nein. Aber sie hat ihn beschrieben. Tja. Ist die zuverlässig? Im Bett erfindet die doch nichts. Was heißt denn das? Die Frau wusste nichts Genaues. Die ist ja draußen bei der Contra. Ausgestiegen. Aber Hardy, sie kennt ihn vom Sehen. 2-3 Jahre, meint sie, ungefähr ist er dabei. Nur gelegentliche Kontakte. Auf jeden Fall scheint er dort unter einem anderen Namen aufzutreten. Wer weiß davon? Nur Stanley und ich. Snyder darf nichts erfahren. Auf keinen Fall. Nein, nein. Wenn der erfährt, dass wir einen von der Contra beschäftigen oder nur beschäftigt haben. Ich verstehe das nicht. Vor einem Jahr lief doch Hardy noch mit Anstand durch den A-Test. Alles negativ. Ach, sowas darf doch nicht passieren. Ist doch nicht meine Schuld. Ihr Aufgabenbereich. Einen absoluten Sicherheitswert erreicht man nie. Billing, jetzt reden Sie kein dummes Zeug. Also, kippen wir ihn. Ach, damit er eine Riesenschau aufzieht? Er kennt das Haus, die Wade-Affäre. Der Unsinn. Außerdem brauchen wir Hardy. Ist er eigentlich nicht mit der Kleinen da zusammen? Ja. Die mit dem strammen Arsch. Tess Zucker oder so. Ja. Mediaabteilung. Ehrgeizig ist sie. Kennen Sie die näher? Nicht selbst. Rufen Sie Ihre Akte ab. Und was schlagen Sie vor? Hardy kommt ja heute noch. Sie, Billing, reden auf jeden Fall mit dieser Zucker. Passen Sie auf. Sicher, Geiger. Was wollen denn die Hörer Neues aus den Ich-Krisen von promovierten Peepshow-Girls? Komm, Sie, das ganze Identitätsgestammel, diese ganze Encounter-Scheiße ist passé. Collins setzt den neuen Trend. Identifikationsfähiger Mr. 58% maßgeschneidert. Ja, Geiger, hier machen wir Punkte. Ich nehme die Platte. Ich bin mit Behling zu der Ansicht gekommen, dass Collins momentan nicht geht. strategisch. Wieso? Der Ansatz ist nicht schlecht, aber zu riskant. Momentan. Wir wollen das neue Geschäft halten. Was für ein Risiko, das ist doch eine Chance. Glauben Sie mir, wir haben Direktiven von Snyder. Wir können momentan nicht. Hinzu kommt nur eine Information. Ihre Comic Girls haben in den letzten beiden Wochen 11 Punkte verloren. Verstehen Sie? Wir müssen vor Snyder mit Zahlen argumentieren. 11 Punkte? Ja. Vor allem in Gruppe 2, soviel ich weiß. Aber wir können ja bei Ihrer Bekannten, bei Frau Sacker, wenn ich da richtig informiert bin, Näheres erfahren. Ich habe hier nur die absoluten Zahlen. Dann die andere Sache. Sie kennen Bello? Den Comedy-Mann? Ja, den Komiker und Weltverbesserer. Sie kennen ja dazu meine Meinung. Wir haben da vorgestern interessantes Material bekommen. Machen Sie ein kleines Interview mit ihm. Interview, Rahmen und Präsentation. Oh, das ist doch gar nicht mein Metier. Weiß ich, aber Sie sind Gagschreiber. Sie haben von der Branche her Zugang zu ihm. Adi, eine kleine Sendung. Normales Interview. Small Talk. Engagement gegen die Gentechnologie, Filmpläne, direkt und witzig. Und hart eine Frage zu diesen Informationen. Eine Tonbandaufnahme. Sehr interessant. Eine Frau packt aus über Bello. Hier, nehmen Sie das Band. Eine Kopie. Warum so geheimnisvoll? Die Sache ist noch nicht offiziell. Sie kennen doch die Planung zu dem neuen Mitternachtsjournal. Ja. Ich bitte Sie vorerst nicht darüber zu sprechen, aber vielleicht könnten Sie dafür die gesamte Mediaplanung übernehmen. Ihr Projekt, verstehen Sie? Sie waren recht erfolgreich im letzten Jahr. Warum nicht mal eine Nummer größer? Ja, bitte missverstehen Sie es nicht. Aber wir treffen uns hier in einer Snackbar. Sie machen mir ein interessantes Angebot, aber unter Vorbehalt. Ich soll nicht darüber reden. Das ist normalerweise nicht der Stil unseres Hauses. Sie haben recht. Es besteht da ein Problem. Eher eine Angelegenheit. Spielen wir offen. Darf ich Test zu Ihnen sagen? David, du bist verrückt. Die Daten stimmen. In Gruppe 3 hast du sogar 17 Punkte verloren. Wieso? Das kann doch gar nicht sein. Die Comicals kommen doch an. Oder die Zahlen sind falsch. Die wollen mich unter Druck setzen. Das Interview mit Bello, ich sagte, da ist was faul. Was soll denn Geiger wissen? Dass er verarscht wird. Oh Gott, selbst wenn er weiß, dass du ab und zu bei der Contra mitmachst. Na und? Er kauft nicht dein kritisches Gehuste, sondern deine Gags. Du kannst dir jeden Tick erlauben, but on your job, you must be top. David, du wirst gekauft, weil du gut bist. Komisch. Nicht, weil du die Contra heimlich mit ein paar Texten bedienst. Ja? Hier ist Frank Six. Berg? Woher haben Sie meine Nummer? Ich hab sie. Von wo rufen Sie an? Telefonzelle. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja. Kennen Sie Bello näher? Nein. Haben Sie den Namen Savi schon mal gehört? Wie? Daniel Savi. Nein. Danke. Würde das machen. Mein Verhältnis zu Bello war gut. Ja. Normal. Wie soll ich sagen? Wir haben zusammen geschlafen. Das interessiert Sie doch. Auf jeden Fall hat er mir erzählt, 3-4 Jahre ist es vielleicht her, als er East Street gemacht hatte, dass er die ganze Gage in Aktien angelegt hat. 150.000 bei International Iron. Also das hat mich irgendwie gewundert. Ich glaube es nicht. Wenn das stimmt, das ist eine Bombe. Er kann doch wohl ins Bett mit wem er will. Bett. International Iron hat bei Gencheck 47%. Gencheck macht zurzeit irrsinnige Gewinne. Unter anderem auch im Embryotransfer. Dividenden über 30%. Wenn das stimmt, dann kassiert Bello aus der Genbranche, gegen die er in der Öffentlichkeit auf die Barrikaden geht. Tess, ich muss mehr wissen. Du musst für mich rauskriegen, wer die Aufnahme mit dieser Frau gemacht hat. Welchen Eindruck haben Sie? Sieht gut aus. Zicken? Im Gegenteil. Sie ist an der Projektplanung sehr interessiert. Wie sind Sie verblieben? Man könnte sagen, wir haben uns auf beidseitiges Entgegenkommen geeinigt. Gut. Und wie steht sie zu ihm? Schwierig. Die Beziehung? Schon loyal, sie ist vorsichtig. Und zur Contra? Eher kritisch. Ich habe zumindest den Eindruck. Was wir brauchen, sind vor allem ihre Informationen. Ohne die ziehen wir blind. Ich bleibe da gern dran. Aber immer so vorsichtig taktieren. Auf keinen Fall darf Hadis Verbindung zur Kontrapublik werden. Und nicht nur wegen Snyder. Da stellen Sie sich das mal vor, ein Kontramann bei CCA. Politische Management kündigt uns doch sofort die Genkampagne. Der ganze Medienzirkus. Außerdem können wir nicht unser bestes Pferd schlachten, nur weil uns plötzlich die Augenfarbe nicht gefällt. Mir ist das klar. Hoffentlich. Hat sich Hardy schon gemeldet? Ja. Na bitte. Er zögert. Rupel? Ich glaube schon. Aber er macht das Interview. Er weiß, wo es lang geht. Hoffentlich nicht. Er wird in Deckung bleiben. Wenn er als Kontramann bekannt wird, das steht doch fest, hat er nirgendwo mehr eine Chance. Ich habe noch mit Snyder gesprochen. Wegen Collins? Ja. Ihm gefällt die Sache auch. Verdammt gut sogar. Sag schon. Behling steckt dahinter. Hast du mit ihm geredet? Ja. Hat er? Nein, jemand anders. Sie haben die Savi geschmiert. Wie viel? 2000. Aber sie will nicht mehr. Sie ist misstrauisch geworden. Scheiße. Gruß von Geiger. Er hat mich auf dem Gang angesprochen. Und? Ich soll dir gut zureden. Danke. Tess, ich habe mir überlegt, du musst mit Bello sprechen. Ich? Ich will nichts riskieren. Ich kann doch nicht das Interview machen. Nein, privat. Nur als Test. Wie reagieren Sie, wenn Sie auf der Straße von einer Frau gefragt werden, sind Sie nicht Robert Bello? Von einer Frau? Ja. Ist sie hübsch? Sehr hübsch sogar. Lange dunkle Haare, griechisches Profil, Tennisfigur und intellektueller Blick? Ja. Geht nicht, das ist meine jüngste Schwester. Nein, schreiben Sie, es ist die Geliebte meiner jüngsten Schwester. Wo erscheint das eigentlich? In Telegraph. Und wie halten Sie es mit der Wahrheit? Oh, haben Sie mal einen Abendkurs in Philosophie besucht? Nein, die Wahrheit ist für mich, wie soll ich sagen, ein Abenteuer. Wissen Sie, ich habe ja als Stuntman angefangen. Und in gefährlichen Situationen braucht sogar die Wahrheit ein Double. Nicht, dass ich damit ein Bekenntnis für die Lüge abgegeben hätte. Ich bin nach wie vor zahlender Baptist. Können Sie mir folgen? Ich könnte beispielsweise nie sagen, dass ich keine Lust hätte, Sie anschließend zum Essen einzuladen. Zu Leslie beispielsweise. Nein, nein, das wäre gelogen. Die Lehmhühnchen bei Leslie sind in der letzten Zeit derart miserabel, klapperdürre Gestelle. Man glaubt fast, die hätten als Versuchskaninchen in der Pharmabranche gejobbt. Streichen Sie den letzten Satz. Stichwort, Ihr Engagement bei der Contra. Wissen Sie, da es in unserer Gesellschaft nichts zu lachen gibt, deshalb bin ich komisch. Doch als Komiker muss ich auch den Leuten sagen, warum sie nichts zu lachen haben. Ist das nicht der Witz? Warum Ihre öffentlichen Auftritte gegen die Gentechnik? Weil ich Angst habe, dass die, also diese neuen genetisch umgebauten Zuschauer meine Gags nicht mehr verstehen. Im Ernst, bisher war die Evolution ein Spiel. Alles gut sortiert. Luschen und Asse. Jeder hat seine Karten per Zufall gezogen. Ein verdammt spannendes Blatt. Beispielsweise Sie und ich. Ich habe aber etwas dagegen, dass man in Zukunft mit gezinkten Karten spielt. Flink an der Schöpfung rumgepfuscht. Nur im Dienst der Menschheit. Glauben Sie an Gott? Nein, aber eher an mich. Wissen Sie, was eine Aktie ist? Ja, ja. Ein Stück Papier, ca. 40 cm hoch, das nicht viel wiegt. Männer zum Beispiel lieben Aktien wie Frauen. Sie dürfen mächtig zulegen, die Aktien, und gewinnen an Interesse. Frauen dagegen, auf was wollen Sie denn hinaus? Haben Sie Aktien bei International Nickel? Jetzt werden Sie aber komisch. Haben Sie eigentlich viele Freundinnen gehabt? Viel. Ja, ist wieder so ein undeutiges Wort. Kennen Sie Daniel Savi? Ja, war das nicht der Name meiner ersten Therapeutin? Natürlich, dass ich's verdrängen konnte. Analysiert hat die mich damals liegen lassen und ist mit meinem Brudertrauma durchgebrannt. Glauben Sie wohl nicht, hm? Hört sich eher an wie ein Drehbuch. Was war noch die Frage? Daniel Savi. Und sein Gesicht? Für einen kurzen Moment schien er bei dem Namen irritiert, spielte aber dann im lockeren Ton zurück. David, du gehst überhaupt kein Risiko ein. Mit schlechten Informationen schon. Er braucht Presse. Sein Agent sagt keinen Termin ab. Meinst du, der kommt bei mir ins Stottern, verhaspelt sich, dass alle Welt erkennt, aha? Der ist ein Routinier. Ja, Aber vielleicht reißt du die Geschichte an. Der Sturz von Briggs kam so zustande. Merkt man, traumhafte Quoten. Ich will keinen Politiker stürzen. Wenn Bello diese Aktien hat, sagst du doch selbst, werden seine Auftritte zur Farce. Also, Geiger zahlt dir 4,5. Deine Skrupel haben die schlechteren Argumente. Was will denn das politische Management? Es startet eine große Gegenkampagne. Angeblich zu dem Wohl des Einzelnen. Man spricht gefällig von Beratung, von Gegenberatung. Doch das Ziel ist, jene von der Fortpflanzung fernzuhalten, deren Genmaterial ein Risiko darstellt, deren Genmaterial untauglich erscheint, die anwachsende Umweltvergiftung zu verkraften. Das heißt, das politische Management will in Zukunft nur noch jenen Kindern die Geburt erlauben, die von ihrer Genstruktur her versprechen, durchzuhalten gegen den alarmierenden Anstieg der Umweltkrankheiten. Durchzuhalten in einer immer kranker und grauer werdenden Welt. Dahinter steht die Überlegung, mit einer neuen Generation die hohen Soziallasten zu senken und mit Vorzeitgesunden über den Dreck und die Verseuchung hinwegzutäuschen. Nicht gegen den Fortschritt sind wir, sondern nur gegen die ihn betreiben. Wir sind gegen falsche Versprechungen. Wir sind gegen ein politisches Management, das nur Auswege sucht, aber keine Lösungen. Mein Name ist Jens Schirmer. Haben Sie Hardy schon erreicht? Hat sich nicht gemeldet. Und mein Name ist Schneider will ein Exposé zur Collins-Serie. Mir geht es gut. Jetzt schon? Zur Diskussion mit dem Sponsoren. Schneider muss warten. Charlie Martin. Was ist mit Hardys Quote? In Ordnung. Behalten Sie tief. 11 minus, wie bisher. Wer ändert die Zahlen? Bald ist. Verlässlich? Auf jeden Fall. Problemlos? Hat die Korrektur? Absolut. Beim Umtragen aus den Computerbögen. Bevor das Zahlenmaterial an die Abteilungen geht. Und kein Risiko? Nein, Vergleiche mit dem Basismaterial finden nie statt. Gut. Den Wert halten. Gewissen und Courage sind gut. Aber nur solange du diesen Luxus auch finanzieren kannst. Du weißt genau, du brauchst den Job, das Publikum, die Einschaltquoten, für die du schreibst. Ich hab's kapiert. Scheinbar nicht. Mich nervt das ganze Gerede. Du stilisierst deine Sache zu einem historischen Ereignis. Doch was du hast, ist Zahnweh, weiter nichts. Hardy hat angerufen. Er liefert. Fantastisch. Wann? Übermorgen. Rahmentext und Interview mit Bello. Die Moderation lehnt er ab. Sehr gut, wie erwartet. Was macht er für einen Eindruck? Ich glaube, er spürt, dass ihm das Wasser am Hals steht. Gut. Und weiter? Sendung Freitag. Alle Programmhinweise damit besetzen. Wir müssen diese Sache groß rausbringen. Kennst du den Film Mr. und Mrs. Best? Nein. Der Benno, der spielt einen Reporter. Er kommt ja zu so einem reichen Typ, Millionär oder so, Frau Luxus. Mhm. Ja, und da fragt er ihn... Sie sind ja nun ziemlich reich, leben auf großem Fuß. Die einen sagen, dass Sie viel verdient und sich dabei etwas zurückgelegt haben. Nach Meinung der anderen aber soll sich Ihre Frau etwas zurückgelegt und dabei viel verdient haben. Oh. Was stimmt denn nun jetzt? Wie heißt der? Mr. und Mrs. Best. Lieber Bello, bei der Konter über Gene Witzel hören als die langweilige Soße von unserem politischen Management. Hoppla. Stimmt doch. Bist wohl auch ein Antigener. Dich würde ich sofort klonen lassen, ab der Teil. Du, jetzt auf. Hör aber sofort Achtung. Auf. Und hier ein Programmhinweis für kommenden Freitag, 18 Uhr. In Abänderung unseres Programms senden wir eine kritische Bestandsaufnahme in der Sache. Letzte Nacht habe ich geträumt, ich hätte mit einem Zwerg geschlafen. Mit einem bunt angezogenen Zwerg. Weißt du wo? Nein. Auf einem Zirkusgelände. Wir lagen dort im Stroh unter einem Raubtierkäfig. Und über mir habe ich das Kratzen der Tiger gehört. Wie sie ihre Tatzen ins Holz schlagen, als würden sie von dem, was da unten geschieht, ganz wild werden. Red nur weiter. Und als wir fertig waren, sah mich der Zwerg kurz an und sagte nur, dass ich das noch einmal erleben durfte. Dann ist er weggegangen. Ist doch verrückt. Willst du schlafen? Nein. Es ist schon spät. Was ist denn? Nichts. Erzähl mir was. Mein Traum ist Anfang 50. Hat kurzes, dunkles Haar. Einen schmalen Oberlippenbart, heißt Bello. Nein, was anderes. Ein Tagtraum, ganz ernüchternd. Eine Geschichte. Irgendwann wird ein alter Komiker in einem Fernsehstudio vor sein Publikum treten. Das wird ihn überkommen. Live wird er ganz einfach durchdrehen, wird sich die Hosen runterziehen und in das leere Studio schreien. Habt ihr es denn immer noch nicht kapiert, dass wir seit Jahren unsere Pointen nur noch in der Unterwäsche aufstellen? Zu Hause lautes Klatschen. Hast du mal eine Tablette für mich? David, in 24 Stunden ist alles gelaufen. Um 17 Uhr wieder ein Beitrag aus unserer Reihe zum wissenschaftlichen Fortschritt. Diesmal ein Gespräch mit Ernst Thesen vom Zentrum für Embryotransfer und Therapie. Um 18 Uhr dann als Sondersendung ein Porträt von Robert Bellow. Glamour, Kapital und Contra. So hat David Hardy seine analytische Betrachtung des bekannten Comedy-Mans überschrieben. Es geht unter anderem um die sensationelle Vermutung, dass Bellow Aktienwerte von International Iron erworben hat. Wenn Hardy nach der Sendung anruft, ich bin nicht zu sprechen. Schon weg oder irgendwas. Und was soll ich sagen? Machen Sie einen Termin am nächsten Tag. Montag? Ja, halbe Stunde. Und Behling soll dazukommen. Ich hab's irgendwie gewusst. Aber es ist doch gar nichts passiert. Scheiße. Mir hat sie gut gefallen. Ich hab es irgendwie gewusst. Aber es ist doch gar Scheiße, nichts passiert. Scheiße. David, die Sendung war gut. Ja, gut. Die Werbespots waren gut platziert. Das Interview wirkte witzig direkt. Warte doch erst mal die Quoten auf. Quoten? Geiger hat meinen Text verändert, reingefuscht. Auch der Titel war nicht von mir. Dazu hat er das Recht. Hör auf! Er hat eine Nummer draus gemacht, Konjunktive gestrichen, das Band reingenommen. Band. Das Tonband mit der Savi, die geheimnisvolle Kronzeugin. Es war nicht abgesprochen, verstehst du? Das ist kein Journalismus mehr, das ist ein schmieriger Prozess. Irgendwann erwischt es jeden. Ein hektischer Tag, verstopfte Straßen. Aber Hardy, wir mussten das Ganze ein bisschen pointieren. Ihre Arbeit war gut. Sogar Snyder hat nach Ihnen gefragt. Wir haben 12 Prozentpunkte zugelegt. Echt? Die Agentur von Remington hat angerufen, ob wir an der Geschichte weiter dranbleiben. Will in die Werbeblocks rein. Die Presse hat nachgezogen. Wir sind durchgestartet. Sie vielleicht, ich nicht. Das war nicht mein Text. Kommen Sie. Von meinen und deinen haben wir uns doch in unserer Branche schon lange getrennt. Sind Sie David Hardy? Ja. Warum wollten Sie mich treffen? Erkennen Sie mich? Nein. Meine Stimme? Daniel Savi? Was? Sie? Nein, ich bin es nicht. Ich heiße anders. Ich habe Ihnen etwas zu erklären. Verstehe ich nicht. War ganz einfach. Irgendein Typ, Marker oder so ähnlich, kennst du den? Nein. Wahrscheinlich ein Strohmann von Geiger oder Behling. Der hat sie engagiert. Wen? Die Savi. Die Tonbandstimme, der Beweis. 500, fester Text. Aufnahme irgendwo in Zone West. Irgendein Sketch, dachte sie, schnelles Geld. Und dann statt von Bello redet sie laut Manuskript von Becker. Anschließend musste sie noch eine Passage mit verschiedenen Namen lesen, darunter Bello. Ja, und er wurde angeschnitten, ganz einfach. Wie sieht sie aus? Weißt du, was das für mich heißt? Sie will noch heute Verbindung mit der Contra aufnehmen, an die Öffentlichkeit gehen. Dilettanten! Das darf nicht passieren! Verstehen Sie doch, das war nicht meine Schuld. Er sollte irgendein Flittchen mieten. Seien Sie ruhig. Woher sollte ich wissen? Behling, halten Sie das Maul! Wir müssen Snyder informieren. Snyder? Wieso? Weil spätestens in einem Tag unser Pressemann gefragt wird, was wir denn im Schnitt für falsche Zeugen zahlen. Aber das ändert doch nichts an unserer Strategie. Ich hoffe es. Ich hoffe es in Ihrem Interesse. Es ist doch nicht meine Schuld. Liegt das Archivbild parat? Ja. Dann machen Sie einen kleinen Text zur Person. David Hardy. Wie er an das Material gelangt ist, Irreführung eines CCA-Mitarbeiters und so weiter. Ansonsten wie besprochen. Das Ganze an die großen Agenturen und 10 Zeilen rüber. Hardys Bild muss groß in den Medien erscheinen. Ja. Und danken Sie der Sucker, dass wir schon wissen, was wir normal noch gar nicht wissen dürften. Ganz durch. Ich muss allein sein. Bis dann. Bist du verrückt? Mir geht's momentan beschissen. Ich blick nicht ganz durch. Ich muss allein sein. Bis dann. Dass Sie gern mal mit ihr ins Bett gehen würden, interessiert mich nicht. Ja. Wie hat sie auf die Veröffentlichung von Hardys Bild reagiert? Überhaupt nicht. Ich habe ihr gesagt, wir hätten nur die Anfragen der Agenturen bedient. Misstrauisch? Auf keinen Fall. Für sie ein ganz normaler Vorgang. Wie sind Sie verblieben? Wie abgesprochen. Morgen. Kein Druck? Nein. Und seine Quote? Wie bisher. Gut. Niedrig halt. Und Isaka? Kein Verdacht. An ihre Zahlen glaubt sie. Aber wenigstens das. Und jetzt müssen wir Acht geben, dass uns Hardy nicht von der Klinge spricht. Wird der nicht. Er braucht uns und wir brauchen ihn. Die Situation ist komplizierter. Glauben Sie, der lässt Collins einfach fallen? 30, 40.000? Die Contra, das war meiner Meinung nach nur Spielerei. Jeder will doch mal die groß anstehenden Probleme lösen. Jeder träumt doch mal davon. Aber dann denkt man nach, wägt ab, sieht wieder klar und will anständig dann eigentlich doch nur noch sein Geld verdienen. Sie unterschätzen den Fanatismus dieser Contra-Leute. Für die existiert nicht mehr das klare Abwägen zwischen heute und morgen. Zwischen möglich und unmöglich. Die leben in den Denkmustern einer verschwommenen Utopie. Unberechenbar, kompromisslos. Unfähig für die Maßgaben der Gegenwart. Aber Hardy nicht. Ich nehme es auch an. Hat Snyder schon reagiert? Ja. Morgen muss ich zu ihm. Sucker? Behling, bei mir ist etwas dazwischen gekommen. Tut mir leid. Können wir uns morgen sehen? Ja. Ich habe versucht, Hardy anzurufen. Ist er zurzeit nicht unter seiner Nummer zu erreichen? Normalerweise schon. Tess, hören Sie. Ja? Ich, wissen Sie nicht, wo ich ihn erreichen kann? Nein, ich weiß es nicht. Würden Sie ihm vielleicht mitteilen, wenn Sie ihn sehen, dass wir ihn sprechen müssen? Ja. Was Sie interessieren wird, Geiger hat Sie gestern angefordert. Offiziell, wegen dem Mitternachtsjournal. Sie sind sozusagen auf dem Weg. Verstehen Sie doch, der Kontakt zur Contra bedeutet mir was. Sind Sie da sicher? Ich bin nicht übergelaufen, oder was immer Sie meinen. Ich bin Gagschreiber, ich sollte ein Interview mit einem Kollegen machen. Ich habe gezögert, ich habe mich weitgehend abgesichert. Ich habe in unserem Interesse gehandelt. Ich wollte nur die Wahrheit, Bello mit der Sache konfrontieren. Nicht bei CCR. Bergmann hat mir meinen Text verändert. Ich habe davon nichts gewusst, ich wurde reingelegt. Das war nicht ich, glauben Sie mir doch. Ich gebe zu im Nachhinein, es war falsch, aber in meiner Grundeinstellung hat sich überhaupt nichts geändert. Überhaupt nichts. Sie können mir doch nicht zum Vorwurf machen, dass ich mit ein paar Gags bei CCR mein Geld verdiene. Es geht nicht. Was wollen Sie denn noch? Dass Sie unseren Beschluss akzeptieren. Snyder, entschuldigen Sie, aber das ist die Situation. Nehmen Sie zur Kenntnis. Unser Haus ist ins Gerede gekommen. Ihre falsche Zeugin und Bello spielen draußen die Märtyrer. Das politische Management hat mit der Genkampagne Vertrauen in uns gesetzt. Dass Sie aufs Spiel setzen. Das muss ich Ihnen noch nicht erklären. Ja, aber wir haben einen Zuwachs von 12%. Das ist auch alles. Wir halten unsere Glaubwürdigkeit. Glauben Sie mir. Wir spielen nach vorne. Lückenlose Aufdeckung der Vorfälle. Exklusiv. Und damit strecken wir die Story noch mindestens 2 Wochen. Wir müssen nur angreifen, nicht verteidigen. Wir bestimmen das Spiel. Außerdem ist Hardy ein gutes Etikett für den Collins-Start. Und was ist mit Hardy? Was meinen Sie? Steht er zur Verfügung? Haben Sie Bedenken? Ich frage Sie. Nein, der hält sich bereit. Einen Dreck will ich machen. Das war kein Zufall. Ich bin doch keine Nutte, die soll sich jemand anders kaufen. Ach, das stimmt doch nicht. Das war überhaupt nichts Besonderes. Ein Routinevorgang. Anfragen werden bedient, Bild, Text in allen Variationen. David, der Stoff ist es. Bello, Contra, Gentechnik, das Thema geht. So, wen interessiert denn die Contra? Ein Haufen anachronistischer Hampelmänner? Niemand. Ist ja gut. Aber wenn die Ordnungskräfte sie zusammenknüppeln, dann steckt was drin. Action, Berichte, Showtime. David, bleib doch auf dem Boden. Dein idealistischer Auftritt bei der Contra ist vorbei. Da bist du draußen und... Collins bringt dir vielleicht 30.000, aber nein. Wie gut das Gefühl, zumindest gelegentlich ein anderer zu sein. Ich hab Kopfschmerzen. Ich will dir doch nur helfen. Soll ich an den Plakatwänden einfach vorbeigehen? Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Kinder? Genberatung, der sanfte Weg? Soll ich das einfach vergessen? Du musst damit umgehen. Umgehen? Du meinst umgehen. Geiger kann mir am Arsch lecken. Wollen wir nicht woanders hingehen? Bleiben wir hier. Tess, ich würde Sie gern besser kennenlernen. Kommen Sie zur Sache. Erlauben Sie mir erst einmal privat zu Ihnen vorzustoßen. Sehe ich das richtig? Sie sind nicht eine Frau der großen Umwege. Ich muss es Ihnen einfach sagen, Sie gefallen mir. Ja. Ihre Energie, Ihr Auftreten. Ist das alles? Ich möchte Sie einladen. Wozu? Tja, wozu? Tess, ist es vermessen, wenn ich mir vorstelle, mit dir zu schlafen? Absolut. Also? Okay, vergessen wir es. Schon vorbei. Was wollten Sie mir mitteilen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Hardy macht mit und wir ziehen mit ihm die Story weiter auf, was beruflich für Sie sicher auch nicht falsch wäre, oder er lässt es sein. Dann werden wir die Geschichte ein bisschen umdrehen. Hardy als U-Boot der Contras. Spitzel bei CCR. Verkauft sich sicher auch nicht schlecht. Und was ja auch nicht einmal so falsch wäre. Auf jeden Fall wäre er damit in unserer Branche aus dem Geschäft. Aber das wissen Sie ja selbst. Jetzt erzählen Sie mir noch nicht, Sie wären erschreckt. Also nach der Sacker geht Hardy die Luft aus. Ist das Ihre Formulierung? Von der Sacker? Nein, sie steht schon irgendwie zu ihm. Jedenfalls bei der Contra scheint er draußen zu sein. Es läuft doch. Na, dann haben Sie wohl nicht die Show von gestern Abend gesehen. Die Sache der Contra? Exakt, am Platz 24. Billing, ich bin dort gewesen. Und? Ihr Flopter, diese Frau und Bello, haben die Kronzeugen gespielt. Gemeinsames Täuschungsmanöver von CCA und politischem Management. Betrügerisches Genkartell und so weiter. Die Folgen sind schon zu sehen. Spontane Solidaritätsaktion. Die CCA ist ins Schussfeld geraten. Was soll ich denn machen? Billing, die Sponsoren fragen schon. Snyder drängt. Wir müssen etwas unternehmen. Nachsetzen, Offensive. Unsere Show muss besser sein. Hardy muss her. Willst du nichts essen? Nein. Dann bin ich ja wohl überflüssig. Volllaufen lassen kannst du dich ja auch allein. Keine Probleme. Dann gehe ich. Tess Sacker. Der selbstbewussteste Arsch im ganzen Haus. Ach, die verpisste CCR. Verlieren Sie keine Zeit, gehen auch Sie zum Chromosomentest. Verzichten Sie in Gottes Namen auf den eigenen abgewichsten Samen. Tess? Weißt du, wen ich gestern getroffen habe im TomTom? Deine Ansage, Hardy. Total besoffen. Saß am Dresen, hat ständig vor sich hingebrappelt. Cogro ergo sum. Was war denn mit dem los? Hab ich ihn auch gefragt. Kapierst du nicht, Junge? Macht nichts. Stell dir vor, mein Nachbar ist gesprungen. Aus dem 24. Stock. Ach. Da war wahrscheinlich gar nichts. Achtung! Und hier noch ein Programmhinweis. In Abänderung unseres Programms senden wir morgen um 18 Uhr eine kritische Bestandsaufnahme in der Sache Robert Bellow. David Hardy wird sich live mit den Beschuldigungen, Fakten und Missverständnissen, die der Fall aufgeworfen hat, auseinandersetzen und sich anschließend den Fragen der Hörer stellen. Morgen Abend also um 18 Uhr in der Sache Robert Bellow. Wir haben schon alles vorbereitet. Zusammenstellung, Textvorschlag für seine Moderation. Lassen Sie sich etwas einfallen. Wir haben noch 8 Stunden Zeit. Mehr ist nicht drin. Was soll das heißen? Reden wir Klartext. Wir haben uns für Sie eingesetzt. Das geht in Ordnung. Sie sind qualifiziert. Doch die letzte Entscheidung ist noch nicht gefallen. Was soll ich denn machen? Machen Sie sich klar, was auf dem Spiel steht. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Sie wissen doch, wo er sich normalerweise aufhält. Setzen Sie ihn unter Druck, egal. Ich weiß es nicht. Was erwarten Sie denn? Dass Sie mitdenken. Das mache ich. Ja, los denn! Sie sind ja verrückt. Angerufen? Ja. Snyder tobt. Und was hat sie ihm erzählt? Ich weiß nichts Genaues. Wahrscheinlich alles. Das hat noch gefehlt. Und Hardy? Nichts. Wer springt ein? Ravens. Text und Fahrplan sind schon bei ihm. Und jetzt? Wir warten. Morgen gehen wir zu Snyder und lassen uns die Köpfe abschlagen. Ich gehe noch mal zu ihr. Wehling. Zu spät. David. Ich habe mir das lange überlegt. Geh nicht, bitte. Du hattest recht. Sie wollten dich austricksen. Die wollen doch nur meine Gags. Kommt ein Prediger, ein Bordell. Hallo, Mädels. Hör auf. Ach, kennst du schon. Was meinst du, 100 oder 200? David. Ich denke, Collins wirft genügend ab. Ein neues Apartment, eine schicke Reise. Tess, ich hab's geschafft. Ich habe im Radio gehört, dass ich heute Abend noch Sendung bin. Geht in Ordnung. Wo ist mein Text? Was ist? Geiger, ich bin da. Wo waren Sie? Überall. Spazieren gegangen, in der Zone, rumgelaufen. Weiter? Mieses Pack. Bettlersüchtiger Abschau. kaum lebensfähig, Dreck und Gestank. Aber das kennen Sie ja. Was ist los, Hardy? Haben Sie Angst? Ich muss noch was ergänzen, eine Kleinigkeit. Da in der Zone, einfach rumgelaufen bin ich doch nicht. Ich hatte eine Adresse, habe sie auch gefunden. Wissen Sie warum? Um dort eine ganz unscheinbare Pistoletto zu erstellen. Was wollen Sie? Ich war auch erstaunt, wie einfach das geht. Aber Geiger, keine Angst. Es war nur so ein flüchtiger Gedanke, so ein Ding passt doch gar nicht zu mir. Mit der Schreibmaschine lasse ich vielleicht manchmal ein paar Knallfrösche hochgehen, aber mit sowas rumzuballern. Rufen Sie Behling an, er soll herkommen. Geiger, ich bitte Sie, das war doch nur ein Gag. Ein practical joke. Gehen Sie etwas dichter ans Mikro? Ja. Gut so? Okay. Bleiben Sie in der Position. Geiger. Geiger. Ja. Den Einstieg baue ich ein bisschen um, da kann man direkt da rein. Legen Sie Zuspielungen auf? Ja, beide. Entspannen Sie sich. Geiger. Ja. Stellen Sie schon mal eine Flasche kalt. Nach 2 Minuten. Kennen Sie eigentlich Verdi? Die Macht des Schicksals? Nein. Passt irgendwie. David? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sitze hier. Es ist alles so undeutlich. David. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sitze hier. Es ist alles so undeutlich. Vergiss es. City Communication Radio. Guten Abend. Am Mikrofon David Hardy in der Sache Robert Bellow. Es geht um Fakten, Beschuldigungen, Missverständnisse. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Film East Street. Bellow spielt darin einen skrupellosen Banker. In einer Szene fährt er in einer Limousine durch einen Slum von Rio. Neben ihm im Fond des Wagens ein Geschäftspartner. Beide schauen aus dem Fenster. Da fragt Bellow, wissen Sie, wann die da draußen auf die Beine kommen? Der Geschäftspartner zuckt mit den Schultern, wenn sie tot sind. Wieso? Dann laufen sie in den Eieruhren. Beide lachen. Sie auch nicht. Nicht gut. Ich glaube, der Film hatte damals großen Erfolg. Ohne Zweifel, Bellow ist ein großartiger Komiker mit Gespür für Details, für Trends und Situationen und für Publicity. Sein Engagement gegen die Gentechnik in Ehren, jeder kann hier seine Meinung sagen, aber irgendwie erscheint mir zumindest dieser grandiose Polit-Star des Comedy Mans als eine geschickte Inszenierung. Ich frage Sie, ist es Zufall, dass in wenigen Wochen Bellows neuer Film Thank You Gordon anläuft? Ist es Zufall, dass Bellow in diesem Film einen heruntergekommenen Anwalt spielt, der bis zur sentimentalen Selbstaufgabe engagiert einem Strahlenunfall nachgeht? Und ist es noch Zufall, dass die Verleihfirma den Film mit Blick auf die Contra unter dem Motto Bellow ist Mr. Gordon auf den Markt bringt, mit einer super kalkulierten Vorwerbung? Doch was mich im Nachhinein am meisten irritiert, ist die Tatsache, dass wir von CCR ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt nicht ein halbes Jahr früher, kein halbes Jahr später, falsches Beweismaterial zugespielt bekamen. Indem wir unserer Informationspflicht nachgingen und über die Sache berichteten, war zumindest eins ganz sicher, ein spektakuläres Medienereignis um einen Mann. Ein grandioser Pressefight, aus dem Bellow nach kurzer Zeit als souveräner Sieger rausging. Ich habe da ein ungutes Gefühl. Uns von CCR lief die Bellow-Show ein klein wenig zu glatt. Wartest du schon lange? Nein. Gehen wir essen? Ja. Pinkbox? Egal. Geiger war aufgeregt wie ein Klar. Hey, was ist? Nichts. Willst du woanders hin? Nein. Wirklich nicht? Dann gehen wir zu Pinkbox. City Communication Radio. Ich habe hier am Apparat Herrn Ludi Fransen. Herr Fransen, Sie sind schon bei der Genberatung gewesen. Ja, das ging ganz unbürokratisch. Und, sind Sie zufrieden? Ja, man hat bei mir Chromosomenbrüche festgestellt. Und zum Wohl meiner zukünftigen Kinder werde ich auf eigenes Material verzichten. Dankeschön. Bitte sehr. City Communication Radio. Du hättest Geiger sehen sollen, als er kapiert hat, dass ich es mache. Behling kam auch noch. Ein albernes Gerede über Missverständnisse. Unglückliche Koordination und Neubeginn. Kommen Sie, Strich drunter. Und? Nichts und. Anschließend ein Glas Sekt. Geiger auf Collins und sie. Behling, nur was zu zählen ist, zählt. Einfach zuprosten, aufstehen, weggehen. Mit dem Aufzug 10 Stockwerke runter durch die Personenschleuse aus dem Haus. Was war? Nicht. Vergessen. Passiert. Und hier noch eine erfreuliche Meldung. Einfach vergessen. Nach Einsatz der Ordnungskräfte sind die Ausfallstraßen 5, 7 und 8 wieder normal befahrbar. Und Collins? Collins geht. Sogar Snyder scheint begeistert zu sein. Alles wie geplant. Collins Aufstieg aus der Zone. Mitte 30, breite, warme Stimme. Pünktlich, fleißig, verliebt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war im Spielraum des WDR das Hörspiel Die Sache von Thomas Kierdorf. Die Komposition dazu schrieb Lutz Köhler und die Sprecher, zumindest der größeren Rollen, waren folgende Schauspieler: Christian Brückner, Dagmar Kasse, Wolfgang Forrester, Heinrich Thieme, Marianne Moser, Ernst August Schepmann, Jürgen Thormann, Friedrich von Bülow, Karl-Hans Meuser und Monika Hessenberg. Die Regie hatte Bernd Lau.